Habt Gnade. Bitte. Das ist euer eigenes Verschulden. Das ist nicht euer Land. Ihr solltet nicht hier sein. Aber keine Angst. Ich kümmere mich um euch. Ist mir egal, wie du heißt. Ist mir egal, wer du bist. Ich will nur, dass du dich aus meinem Land verpisst. Wir messen euch auf die Reise. Es gibt genügend Schaften und Kreise. Verschwinde schnell, es gibt einen Grund dafür. Und lass die Grenzen hinter dir. Willst du nicht fliegen? In den Palmen Süden. Mein Gast und dich gewann wir uns um dich. Willst hier verweilen? Dich nicht beeilen? Dann glaube mir, dann kommen wir. Ja, ja, ja, ja. Ist mir egal, was geschah. Ist mir egal, was du bist. Ob man dich vertrieben hat, ob du Moslem oder Christ. Lass dich nicht lange aufhalten und nimm deine dunklen Gestalten. Vom Schwager bis zum Großpapa und dann zurück nach Afrika. Willst du nicht fliegen in den warmen Süden? Mein Gast und dich kümmern wir uns um dich. Willst hier verweilen? Ich nicht beeilen, dann glaube mir, dann kommen wir, ja, ja, ja, ja. Ich will, dass du dich nicht zu lange hier ausruhst. Komm in Wallung, pack deine Sachen und nicht mehr picky, picky machen. Schnapp den Koran, der ist nicht schwer, und dann ab übers Mittelmeer. Willst du nicht fliegen in den warmen Süden? Mein Gast und dich kümmern wir uns um dich. Willst hier verweilen, dich nicht beeilen, dann glaube mir, dann kommen wir, ja, ja, ja, ja.